Die Seidenstraße. Welthandel in der Antike. Chang'an im 1. Jahrhundert nach Christus. Es ist kurz vor Sonnenaufgang, als sich in der ostchinesischen Metropole Chang'an eine gigantische Karawane in Bewegung setzt. Hunderte von Kamelen, schwer beladen mit Ballen kostbarster Seide, duftenden Gewürzen, orientalischen Tees und Samen seltener Pflanzen, werden von ihren Treibern aus der Stadt geführt. Der Weg, den die Karawane vor sich hat, führt sie ins etwa 1500 Kilometer entfernte Dunhuang. Diese Oasenstadt am Rande der Taklamakan-Wüste ist der Dreh- und Angelpunkt einer Handelsroute, die sich viele tausend Kilometer bis hinein nach Westeuropa erstreckt, der Seidenstraße. Seit ewigen Zeiten sind Menschen hier unterwegs und treiben Handel mit anderen Völkern. Doch erst mit der Erweiterung des chinesischen Reiches nach Westen um 100 vor Christus unter Kaiser Wu Di wird die Grundlage für eine halbwegs sichere Reiseroute geschaffen. Zuvor führte die Strecke durch die Gebiete verschiedener Kleinstaaten, die immer wieder in kriegerische Auseinandersetzungen verstrickt waren und somit eine Gefahr für die Reisenden darstellten. Betrachtet man die Seidenstraße genauer, stellt man schnell fest, dass es nicht richtig ist, von einer Route zu sprechen. Denn es handelt sich nicht etwa um eine einzige festgelegte Reisestrecke, sondern vielmehr um ein Geflecht unterschiedlichster Fernwege, die sich teilweise kreuzen, teilweise aber auch in entgegengesetzten Richtungen verlaufen. Je nach Jahreszeit und Witterungsverhältnissen sind die Wege besser oder schlechter passierbar, so dass häufig die Natur den Verlauf der Reiseroute bestimmt. Die Kameltreiber und Händler, die an diesem Morgen in Chang'an aufgebrochen sind, kümmert es wenig. Ihre Reise ist im Vergleich zu der Strecke, die die mitgeführten Waren zurücklegen werden, kurz und unbeschwerlich. Erst einmal in Dunhuang angekommen, warten bereits Kaufleute aus Zentralasien darauf, die kostbaren Güter in Empfang zu nehmen. Die Stimmung in Dunhuang ist stets ausgelassen. Die Kaufleute wissen, dass sie gute Geschäfte machen werden, denn das, was sie selbst aus dem Westen mitgebracht haben, ist bei den Händlern, auf die sie in Dunhuang treffen, überaus beliebt. Schmiedearbeiten aus Gold und Silber, Schmuck aus Elfenbein, aber auch kulinarische Genüsse wie Wein, getrocknete Feigen, Rosinen und Walnüsse stehen bei den Chinesen hoch im Kurs. Und dennoch gehört auch ein großes Maß an Geschicklichkeit dazu, den größtmöglichen Profit zu erzielen, denn eine einheitliche Währung gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Schnell müssen sich die Kaufleute einen Überblick über das Warenangebot verschaffen und gleichzeitig durch geschickte Gespräche herausfinden, welche Waren bei den Händlern aus Chang'an besonders gefragt sind. Wie bei den meisten Handelsgeschäften bestimmt auch hier das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage den Preis. Haben sich zwei Händler gefunden, deren Vorstellungen zusammenpassen, werden die Waren getauscht. Doch damit ist das Gespräch noch nicht beendet. Genauso interessant wie die mitgebrachten Waren sind die Nachrichten, die die Händler aus den verschiedenen Teilen der Welt zusammentragen. Und so verbreiten sich über die Seidenstraße im Laufe der Jahrhunderte neben philosophischem und religiösem Gedankengut auch handwerkliche Fähigkeiten und technische Errungenschaften. In Chang'an, der prosperierenden Metropole am östlichen Ende der Seidenstraße, wird fein säuberlich dokumentiert, was die Händler nach ihrer Rückkehr aus Dunhuang zu berichten haben. Neben dem Buddhismus und dem Hinduismus, deren religiöse Inhalte bereits vor vielen Jahren über die Seidenstraße nach Ostchina gelangt sind, gibt es nun eine neue Religion, der sich immer mehr Menschen im entfernten Europa anschließen: das Christentum. Doch, wie eine Steintafel aus Chang'an dokumentiert, ist diese Ein-Gott-Religion den Chinesen eher suspekt. In China ist es daher nach wie vor der Buddhismus, der immer mehr Anhänger gewinnt. Ebenfalls über die Seidenstraße gelangt die Technik der Glasbläserei nach Chang'an. Obwohl Glas den Chinesen schon lange bekannt ist, wird es erst durch dieses Verarbeitungsverfahren möglich, das Material nach den eigenen Wünschen zu formen und so wertvolle Kunstgegenstände zu schaffen. Aber auch Araber und Europäer profitieren von den Errungenschaften ihrer Handelspartner. Papier und Schwarzpulver werden in China erfunden und gelangen im Gepäck der Karawanen in den Westen. Das einzige Geheimnis, das die Chinesen hüten wie ihren Augapfel, ist die Technik der Seidenspinnerei. Es ist bei Todesstrafe verboten, auch nur eine einzige Seidenspinnerraupe oder ein einziges Raupenei aus einer Seidenspinnerzucht zu entwenden oder gar außer Landes zu schaffen. Und so gelingt es den Chinesen, ihr Geheimnis über Jahrhunderte hinweg bis 555 nach Christus zu bewahren. Erst dann sollte es zwei Mönchen gelingen, einige Eier der Seidenspinnerraupe nach Konstantinopel zu schmuggeln und damit der ganzen Welt Zugang zur Herstellung von Seide zu verschaffen. Bis dahin bleibt der edle Stoff das wichtigste und lukrativste Exportgut der Chinesen. Vor allem die reichen Römer lieben die angenehm leichte, kühlende und im Vergleich zum groben Leinen fast durchsichtige Seide. Was zunächst nur als Luxusartikel und in kleinen Mengen gekauft wird, entwickelt sich bald zum Statussymbol. Ein Römer, der etwas auf sich hält, trägt Seidengewänder. Koste es, was es wolle. Eine Entwicklung, die dem römischen Kaiser Tiberius aus zwei Gründen missfällt. Zum einen empfindet er das übertriebene Interesse an den teuren Stoffen als weibische Eigenschaft, die einem Mann nicht gut zu Gesicht steht. Zum anderen belastet der Kaufrausch der Römer spürbar die Goldreserven des Landes. Kurzerhand lässt Tiberius deshalb die Einfuhr von Seide verbieten. Doch damit kann er den Handel nicht unterbinden. Im Gegenteil. Schmuggler, die nun die Seide nach Rom bringen, verlangen ein Vielfaches dessen, was sie zuvor gekostet hatte. Der Stadt am anderen Ende der Seidenstraße, Chang'an, beschert der edle Stoff großen Reichtum. Mit mehreren hunderttausend Einwohnern gehört sie zu den größten Metropolen der Welt. Prächtige Paläste und breite Hauptstraßen zieren das Stadtbild und eine große Mauer umgibt das rund 40 Quadratkilometer große Stadtgebiet. Gigantische Grabanlagen im Norden von Chang'an zeigen, dass die Stadt über Jahrhunderte hinweg eine große Bedeutung für die chinesischen Kaiser hatte. So lässt schon Qin Shi Huangdi rund 200 vor Christus in der Nähe sein bombastisches Mausoleum mit der berühmten Terrakotta-Armee errichten. Erst mit dem Umzug der Regierung in das östlich gelegene Luoyang um das Jahr 25 nach Christus sollte Chang'an langsam an Pracht und Größe verlieren. Die Bedeutung der Seidenstraße jedoch wird dadurch nicht gemindert. Im Gegenteil. Immer häufiger nutzen die chinesischen Herrscher die inzwischen etablierten Wege auch für militärische und diplomatische Belange. Kuriere überbringen Depeschen oder Geschenke an andere Herrscher und sichern damit die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den Reichen. Doch nicht immer gelangen die Waren unbeschadet vom einen Ende der Seidenstraße zum anderen. Soll die etwa 10.000 Kilometer lange Strecke vom fernen Osten bis ans Mittelmeer zurückgelegt werden, dauert die Reise mehrere Jahre. Händler begleiten ihre Waren aber meist nur auf einem Teil der Strecke. Neben der Handelsoase Dunhuang gibt es auf dem Weg eine Vielzahl weiterer Oasen und Umschlagplätze, an denen die Handelsgüter ihre Besitzer wechseln. Als einer der schwierigsten Streckenabschnitte der Seidenstraße gilt die Durchquerung der Wüste Gobi, deren südlicher Teil von der Taklamakan-Wüste gebildet wird, die unmittelbar hinter Dunhuang beginnt. Hier haben die Reisenden die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Routen zu wählen, der südlichen, der mittleren und der nördlichen Seidenstraße. Alle drei Wege treffen am Ende in Kashgar am Westrand der Wüste wieder zusammen. Die kürzeste, gleichzeitig aber auch gefährlichste Route ist die mittlere Seidenstraße. Sie führt rund 200 Kilometer quer durch die Wüste und wird von den Reisenden gewöhnlich als Todespiste bezeichnet. Denn die Bedingungen, die hier herrschen, sind mörderisch. Im Sommer sind Tagestemperaturen von über 50 Grad keine Seltenheit, während die Temperatur im Winter auf minus 25 Grad fallen kann. Im Frühjahr ist die Wüste aufgrund tagelang andauernder Sandstürme meist unpassierbar, sodass den Reisenden nur der Herbst zur Nutzung der mittleren Seidenstraße bleibt. Es gibt weder Vögel noch sonstige Tiere, beschreibt ein Pilger die Strecke durch die Wüste. Wenn man sich umsieht, um den Weg zu finden, so gibt es keine Hinweise, außer den verrotteten Knochen der Toten, die den Weg markieren. Die südliche Seitenstraße verläuft entlang des Kunlun-Shan-Gebirges über Koh Tan nach Kaschgar. Diese Strecke ist zwar leichter zu bereisen, doch auch hier herrscht im Sommer eine schier unerträgliche Hitze. Zudem sind die Reisenden auf dieser Strecke Übergriffen von Wegelagerern und tibetischen Truppen nahezu schutzlos ausgeliefert. Die nördliche Seidenstraße, die sich am Fuße des Tianshan-Gebirges durch das dortige Steppengebiet schlängelt, bietet den Reisenden die größte Sicherheit. Doch auch sie ist beschwerlich und wird aufgrund ihrer Länge nur ungern genutzt. Da auch die Lasttiere extrem unter den Anstrengungen der Reise leiden, werden sie an den Stützpunkten ausgetauscht. Erst wenn sich die Tiere wieder vollständig erholt haben, können sie zur Weiterreise genutzt werden. Für die Durchquerung der Wüste sind aufgrund des dort herrschenden Wassermangels und der extremen Temperaturen ohnehin nur Kamele oder Dromedare geeignet. Danach nutzen die Händler aber auch Esel, Maultiere und Pferde, vor allem wenn die Weiterreise über das zentralasiatische Hochgebirgsmassiv Pamir nach Samarkand führt, sind kleinere, leichtere und trittsichere Tiere von Vorteil. Samarkand, eine der prächtigsten Städte ihrer Zeit, profitiert wie viele andere Umschlagsplätze entlang der Seidenstraße von den Durchreisenden. Neben hohen Einfuhrzöllen für ihre Waren müssen die Händler hier auch horrende Summen für Nahrungsmittel aufbringen, die sie für ihre Weiterreise benötigen. In Samarkand teilt sich die Route erneut. Den einen Teil der Reisenden zieht es Richtung Süden nach Indien, während der andere Teil Richtung Westen nach Persien weiterreist und von dort aus nach Damaskus, Alexandria, Byzanz oder Rom. Doch außer dem teilweise sehr beschwerlichen und langwierigen Landweg gibt es noch eine andere Möglichkeit, Teile der Strecke zurückzulegen, den Seeweg. Bereits seit 200 vor Christus durchkreuzen Schiffe den Persischen Golf, das Arabische Meer, das Schwarze Meer und das Mittelmeer. Bei günstigen Windverhältnissen können die Kaufleute so Wochen, wenn nicht gar Monate ihrer Reisezeit einsparen, was vor allem beim Transport verderblicher Waren von großer Bedeutung ist. Doch auch der Seeweg ist nicht frei von Gefahren. Während auf dem Landweg ständig Überfälle von Wegelagerern und feindlichen Truppen gefürchtet werden müssen, sind es auf dem Meer die Seeräuber, die den Handelsschiffen zu schaffen machen. Darüber hinaus sind die Kenntnisse der Seefahrer hinsichtlich der Gefahrenstellen im Wasser, wie zum Beispiel Klippen und Riffe, noch sehr gering. Und so laufen immer wieder Schiffe auf Grund. Doch egal, wie beschwerlich die Reise auch sein mag und welche Gefahren an Land und zu Wasser lauern, der Reiz, mit anderen Kulturen Handel zu betreiben, ist größer als jede Angst. Und auch die Gier, Waren zu besitzen, die im eigenen Land nicht gefertigt werden können, ist ein starker Antrieb, die Seidenstraße über Jahrtausende hinweg zu nutzen. Trotz unzähliger Herrscherwechsel, Kriege und Naturkatastrophen entlang der Strecke kommt der Handel nie zum Erliegen. Denn die Faszination der Menschen am Fremden ist stets größer als ihre Furcht, das eigene Leben zu verlieren. Doch es gibt auch ein Volk in Europa, dem jede Art von verschwenderischem Luxus völlig fremd ist. Die Germanen. Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus sind die Kelten von der Völkerbühne Mitteleuropas abgetreten. Große Teile ihres Siedlungsraumes, allen voran Gallien, sind im Römischen Reich aufgegangen. Aus den wenigen ihnen verbliebenen Landstrichen in Mitteleuropa wurden die Kelten von den Germanen verdrängt, die künftig die Rolle des nördlichen Nachbarns des Römischen Reiches innehaben werden. Erst seit den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den landsuchenden Stämmen der Kimbern und Teutonen gut 100 Jahre zuvor weiß die antike Welt überhaupt von der Existenz der Germanen. Genaueres berichtet erstmals Cäsar in seinem Werk »Der Gallische Krieg«. Die Germanen seien viel roher, wilder und kulturloser als die Kelten, arm, kriegerisch und unberechenbar. Seine Botschaft ist klar. Eine Unterwerfung der Germanen wäre für Rom ein nutzloses Unterfangen. weswegen er sich auch mit der Eroberung Galliens begnügt hat. Ein ganz anderes Germanenbild zeichnet dagegen der römische Geschichtsschreiber Tacitus am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus. Er will den in seinen Augen verdorbenen Römern, die Germanen, dieses sittenstrenge und tugendhafte Naturvolk, als Vorbild vor Augen führen, einfach in ihrer Lebensweise, geradlinig in ihrem Handeln, freiheitsliebend in ihrem Streben. Doch wer sind diese Germanen wirklich? Ungehobelte Barbaren, von denen man sich lieber fernhält? Oder edle Wilde, die gar zum Vorbild taugen?